FM. Es ist 18 Uhr. Ja, und damit Zeit für Negroni Spritz hier auf Byte FM. Ich bin Michael Hager. Lowlands heißt das Stück hier vom Gesangtrio The Superwomen von der La Serna High School in Los Angeles. Drei Schülerinnen aus dem Abschlussjahrgang 1966, Celeste Fremont, Janice Consoli und Mary Martin, haben anscheinend fleißig geübt jeden Morgen unter den wachsamen Augen ihres Musiklehrers, der jedes Jahr anscheinend, so steht es zumindest in der Info, eine LP aufgenommen hat mit den musikalischen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler von dieser La Serna High School. Und das hier ist drauf auf einer Compilation vom Label Efficient Space. Someone Like Me heißt die. 17 Songs, davon viele so folkmäßig und viele stammen von Hobbymusikern und Hobbymusikerinnen. Gibt aber auch ein paar bekanntere Musiker, die drauf zu hören sind. Zum Beispiel James Thornbury, den wir hier als nächstes hören, in Negroni Spritz. Und ich sage nochmal Hallo, ich bin Michael Hager. Like the black or better on her color TV. Not the prettiest, not the other girls, at least that's what she had to believe. I never entertained that comparison of beauty to eye. Until now I feel a hole in the crowd, a reason to wonder why. A reason to wonder why. James Thornberry war das eben hier mit So Tan. Und das Stück ist auch drauf auf der Compilation Someone Like Me, die den flüchtigen Dilettantismus von Hobbymusikerinnen und Musikern feiert. Aber eben nicht nur. James Thornberry, der war zum Beispiel in den 80er Jahren Teil der amerikanischen, ziemlich populären Bluesband Can't Heat. Die Band gegründet 1965 in Los Angeles und bekannt geworden auch wegen der tollen und irgendwie ziemlich speziellen, ziemlich hohen Stimme von Alan Wilson. Und hier hören wir ein Stück von Can't Heat mit Alan Wilson, Poor Moon. Album Hallelujah von Can't Heat war das hier. Poor Moon aus dem Jahr 1969, das Album. Der Sänger Alan Wilson singt vom armen Mond, der von den Menschen besucht wird und dann von ihnen vollgemüllt wieder verlassen und zurückgelassen wird. Auch dieser Tage fliegen wieder Menschen auf den Mond und lassen vermeintlich ein bisschen was zurück. Ende der 60er, das war die Moon Age. Nicht nur Can't Heat waren begeistert oder fasziniert oder eben schockiert von den Reisen zum Mond durch die Menschen, sondern sie sangen auch drüber und Leute wie David Bowie waren das zum Beispiel auch, die dann übers ins Weltall fliegen sangen. Und mit dem Stück hier haben wir uns schon so ein bisschen aus der Folk-Ära der 60s wegbewegt, aber manche Elemente werden uns immer wieder begegnen heute aus der Folkmusik, zum Beispiel hier bei Broadcast aus Birmingham, die für mich und ich würde jetzt mal unterstellen für andere Leute auch immer so ein bisschen Retro und 60s beeinflusst klangen. Das hier ist Roses Red. Pfeift's und klimpert's noch ein bisschen nach hier bei Broadcast. Band aus Birmingham, Roses Red war das Stück hier. Kommt von einer neuen Sammlung mit Demoaufnahmen aus den Jahren 2006 bis 2009. Material, aus dem eigentlich ein fünftes Album werden sollte. Die Sängerin Trish Keenan ist dann aber 2011 gestorben, überraschend, mit nur 42 und demnächst, soweit ich weiß, soll sogar noch ein Album mit Material von Broadcast erscheinen. Ja, life moves fast, könnte man sagen, und das bringt mich zum nächsten, für mich ziemlich seltsam faszinierenden Musiker. Pig Baby heißt der, kommt aus Dublin und bietet hier seine Hand an. Life moves fast, so take my hand. Und auch hier geht's folky los. Ich denke mal, es ist ein Sample am Anfang. Es knistert auf jeden Fall verdächtig, bevor es dann so lo-fi elektronisch wird. Thank you. Bin bei Bandcamp auf die Musik von Pig Baby gestoßen, schon irgendwann Anfang des Jahres. Hat dann immer mal wieder Singles veröffentlicht vorab. Ein Musiker aus Dublin, der jetzt sein Album veröffentlicht hat. I don't care if anyone listens to this shit. Once you do, heißt das. Und ja, an dem Titel merkt man schon, dem ist es so ein bisschen egal, wie er rüberkommt. Und deshalb vielleicht auch dann gar nicht so überraschend, dass dieser Pig Baby sich tatsächlich auch hinter einer Schweinemaske versteckt. Das hat was ziemlich Mysteriöses. Und auch die Musik für mich hat was Rätselhaftes. Manchmal klingt es so wie gerade so ein bisschen elektronisch, manchmal folky und manchmal erinnert es auch ein bisschen an die Streets. Es gibt auch so 7-minütige Tagebuch-ähnliche Erzählungen, die er da so sprechsingt, sage ich jetzt mal. Und alle Lieder scheinen einer bestimmten Person gewidmet zu sein. I don't care if anyone listens to this shit once you do. Also eine Person scheint ihn dann doch, bei einer Person scheint ihn doch die Meinung zu interessieren. Vielleicht später, ich denke doch, noch eins von diesem Album. Und der nächste Musiker ist Jack Name aus Los Angeles. Los Angeles, neulich schon mal gespielt hier in der Sendung. Aber heute passt es auch gut, denn das Stück hier klingt so ein bisschen Leonard Cohen-mäßig. Along the round stones of the garden path. Jack Name. A blue night casts so many shadows, drapes the backdrop. Follow the unfamiliar figure up ahead, along the round stones of the garden path. Mm-hmm. hier schon mal runter, weil das reißt gleich ab. Genau so nämlich. Und das passt zu dem Musiker, der hinter der Musik steckt, zur Hälfte zumindest, Dean Blunt, der nächste mysteriöse Musiker heute in Negroni Spritz. Dean Blunt aus London ist auch bekannt, wie der junge Mann bürgerlich heißt, Roy Nawuchi. Und Dean Blunt aber nur eins seiner vielen Pseudonyme. Und der entzieht sich seit Jahren gekonnt allem, was irgendwie nach großer Vermarktung riecht, und versucht, durch seine Musik zu überzeugen. Und mich zumindest überzeugt er auch immer wieder. Gerade hat er ein Album zusammen mit der Musikerin Joanne Robertson rausgebracht. Backstage Raver, sehr toll. Und davon hier noch ein Stück und danach eine Band, die bis vor kurzem noch ihre Musik beim Label von Dean Blunt rausgebracht hat, bei World Music. Die Band heißt Bar Italia, aber hier erst nochmal Joanne Robertson und Dean Blunt. Das Trio Bach Italia, bestehend aus Nina Cristante, Jasmine Tariq Femi und Sam Fenton. Das hier, ihr Track Sounds Like You Had to Be There, kommt von einer neuen EP Anfang des Monats erschienen. The Twits oder The Twats könnte die heißen. Das Wort mit einem Stern in der Mitte geschrieben, da wo der Vokal sein müsste. Und wie gut und produktiv die sind, merkt man daran, dass das alles irgendwie Ausschussware ist, die sie da auf diese EP gepackt haben. Und die klingt aber trotzdem richtig gut. Ja, mittlerweile sind sie bei Matador Records. Vorher haben bei Italia ihre Musik beim Label World Music von Dean Blunt veröffentlicht. Das hier nochmal ein kleiner Schwung zurück zum Folk-Revival der 60s. Das hier ist Margon mit einem Bob Dylan-Cover. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. Take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start outstanding, proud to steal her anything she sees. You will start outstanding, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down a stumble. She's got no place to fall. She never stumbles. She's got no place to fall. She's nobody's child. The law can't touch her at all. Israelische Musiker Margon war das mit einer neuen B-Seite von einer Single und das war eben dieses Coverstück hier, She Belongs to Me, im Original von Bob Dylan. Und ich finde gerade die Quelle nicht mehr, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Folkband Ian Campbell Folk Group, eine Gruppe aus Birmingham in England, die erste Band war, die ein Bob Dylan-Cover veröffentlicht hat. Aber ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, weil die Quelle finde ich nicht mehr. Aber ich sage jetzt einfach mal, sie waren eine der ersten Gruppen, die Bob Dylan gecovert haben. Und Ian Campbell, der Kopf der Band, der hat viele musikalische Kinder bekommen, unter anderem die Söhne Ellie und so weiter, Ellie Campbell. Und aus denen wurde später UB40. Und Ellie Campbell von UB40, der ist bei dem folgenden Stück dabei, bei der Schauspielerin Sam Morton, die hier über ihre Kindheit ein bisschen was erzählt. Broxtowe Girl, Sam Morton und Ellie Campbell. In one of the children's homes I lived in, we used to riot. barricaded ourselves into a room, sometimes for a couple of days. We had a tape deck, record player, till they turned the power off. We used to play UB40, Labour of Love 2, little kids being made to feel alive by the music. By the music. Das hat sie sich dann vielleicht gesagt, it's gonna be alright. Samantha Morton, eine Schauspielerin aus England, Oscar nominiert, erzählt bei diesem Stück hier Broxtow Girl von ihrem schwierigen Aufwachsen in der Nähe von Nottingham, wurde von den Eltern misshandelt und verbrachte dann große Teile ihrer Kindheit in Pflegeheimen oder bei Pflegefamilien. Und hier, wenn ich das richtig interpretiere, erzählt sie davon, wie sie in so einem Pflegeheim mit anderen Kindern zusammen dann eben Musik angemacht hat und darüber dann ein bisschen Freude spüren konnte. Ja, die Musik zu dieser Geschichte, ein ganzes Album ist es geworden, Daffodils and Dirt. Die Musik dazu hat der Chef des Labels XL Recordings gemacht und genau, neben dem Saxophonisten Alabaster de Plume war bei diesem Track hier gerade auch noch der Sänger der Band UB40 zu hören. Eine der Bands, die Sam Morton in dem Stück als ja, die Rettermusik nennt und einen Lichtblick für sie dargestellt hat. Und von UB40 hören wir hier ein Stück, das ist I Think It's Going to Rain Again. Und das Stück im Original von Randy Newman eigentlich, das hat schon der Vater Ian Campbell, von dem ich vorhin erzählt habe, gesungen. Hier aber von UB40. UB40 von, ich glaube, ihrem Debütalbum Signing Off aus dem Jahr 1980. Der Sänger Ali Campbell, auch bei diesem Stück zu hören gewesen und davor schon bei Sam Morton mit dabei gewesen. Ihr Album zusammen mit dem Chef von XL Recordings heißt Daffodils and Dirt. Und das hier ist nochmal Musik von Pig Baby. I'm cycling home at 3:30. It's just a purple sky, some baby foxes and me. It's been so long since I was in these streets, and all the memories are rushing back to me. I'm cycling home and I just cross the Thames. It's been so long since I saw all my friends. I know I said I'd never come back here again, but I had no choice 'cause I had to make amends. The streets are dead, they're empty with no life, just some baby foxes who stare as I go by. And I'm cycling off into the purple sky, thinking of the things that happened in my life. Because I left London some time last year, I knew I wanted to get far away from here. And then I stuffed a tiny case with all of my shit, I squashed it in so that it would fit. And then I took my case and hopped onto a plane and said I'd never come back to this hellhole again. But as much as I tried to flee, London's always calling back for me. Appear everywhere like little ghosts dancing and flickering in the air. I see lost friends and my old love amongst these streets. Oh, all of my memories are rushing back to me. I park my bike right along the Thames. The time has come, maybe, to leave this place again. The ledge is high and the night is cold, and I can't bear to stay here and grow old. I think the time has come for me to jump. I feel like such a fucking useless lump. I look around and I am searching for a sign, someone to shout and tell me that I'll be fine. But there's not a soul upon these streets. It's just a purple sky, some baby foxes and me. Cycling home at 3:30. It's just a purple sky, some baby foxes and me. It's been so long since I was in these streets, but everything looks just the same to me. I'm cycling home at 3:30. It's just a purple sky, some baby foxes and me. It's been so long since I was in these streets, and all the memories are rushing back to me. Ja, nochmal Pig Baby vom Album I Don't Care If Anyone Listens To This Shit Once You Do. Ich höre es mir gerne an, obwohl es mich auch so ein bisschen zwiespältig zurücklässt, muss ich sagen. Die Lyrics manchmal so ein bisschen sehr naiv, aber irgendwie packt es mich doch. Pig Baby aus Dublin, der Mann mit der Schweinemaske. Und hier hören wir nochmal einen Track von Sam Morton und dem Album Daffodils and Dirt und hier auch Alabaster de Plume, der Saxophonist, der schon erwähnte, noch mal ein bisschen besser zu hören. Die Vibes hier eher so ein bisschen clubby, gefällt mir auch gut. All the faces and the changes, she can take it, all the places. Telling Sam Morton und Alabaster de Plume. Let's Walk in the Night, kann ich mir gut vorstellen zu dieser Musik hier. Und für mich wird es Zeit, mich zu verabschieden. Das war Negroni Spritz für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Zum Schluss gibt's Musik von einem Krautrock-Trio aus Berlin. Jelka heißen die, haben ein neues Album rausgebracht. Four, ihr 10. gemeinsames Album. Und erscheint beim Label Karaoke Kalk. Davon hier noch das Stück Sie wissen. Also bis demnächst, macht's gut. FM in eigener Sache. Hi, Ihr hört BeatFM und zwar jenen Stream unseres Programms, in dem wir euch gelegentlich bitten, Mitglied in unserem Förderverein zu werden. Das ist wichtig, denn ohne eure Unterstützung können wir dieses Programm nicht machen. Wenn ihr schon Fördermitglied seid, dann müsst ihr Trailer wie diesen aber nicht mehr hören, sondern könnt auf unseren höherwertigen Stream zugreifen, in besserer Klangqualität und ohne Hinweise auf den Förderverein. Außerdem haben Freunde von BeatFM natürlich Zugriff auf unser Archiv.